Eines Tages wird der Berg mit Jahwes Tempel feststehen. Er wird der höchste Berg sein. Viele Völker werden dorthin gehen. Zweiter, viele Völker werden sagen, kommt, lasst uns zum Berg Jahwes gehen. Lasst uns zum Tempel von Jakobs Gott gehen. Er wird uns seine Wege zeigen. Dann werden wir seinen Wegen folgen. Jahwes Lehre kommt von Zion. Sein Wort kommt von Jerusalem. Dritter, er wird vielen Völkern helfen und für sie entscheiden. Er wird auch für starke Nationen weit weg Recht sprechen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen. Ihre Speere werden sie zu Rebmessern machen. Kein Volk wird mehr gegen ein anderes kämpfen. Sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Vierter, jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum sitzen. Niemand wird sie stören. Jahwe, der Herr der Heere, hat dies gesagt. Fünfter, andere Völker folgen ihren Göttern. Aber wir folgen Jahwe, unserem Gott, für immer. Sechster, Jahwe sagt, an diesem Tag werde ich die Verlorenen sammeln. Ich werde die Zerstreuten zusammenbringen. Ich werde auch die sammeln, denen ich wehgetan habe. Siebter, ich werde die Verlorenen beschützen. Die, die weit weg sind, werde ich zu einem großen Volk machen. Jahwe selbst wird König über sie sein auf dem Berg Zion. Das wird von jetzt an für immer so sein. Achter, du, Turm der Herde, Hügel von Zion, wirst die alte Macht bekommen. Das Königtum für Jerusalem wird zu dir kommen. Neunter, warum schreist du so laut? Hast du keinen König? Ist dein Berater tot? Deshalb hast du Schmerzen wie eine Frau bei der Geburt. Zehnter, Zion, hab Schmerzen wie eine Frau bei der Geburt. Du musst die Stadt verlassen und auf dem Feld leben. Du wirst bis nach Babylon gehen. Dort wirst du gerettet werden. Jahwe wird dich dort von deinen Feinden befreien. Elfter, jetzt haben sich viele Völker gegen dich versammelt. Sie sagen, Zion soll zerstört werden. Wir wollen Zion fallen sehen. Zwölfter, aber sie kennen Jahwes Gedanken nicht. Sie verstehen seinen Plan nicht. Jahwe hat sie gesammelt wie Getreide auf dem Dreschplatz. Dreizehnter, steh auf und dresche, Volk von Zion. Ich werde dein Horn aus Eisen machen. Deine Hufe werde ich aus Bronze machen. Damit wirst du viele Völker zerstören. Dann wirst du Jahwe ihre Beute geben. Ihre Schätze gibst du dem Herrn der ganzen Erde. Vierzehnter, jetzt schneide dich selbst. Sie haben uns umzingelt. Sie werden den Richter Israels mit einem Stock auf die Wange schlagen.